Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bildungsfern, diesmal Ausgabe 47 und wir schreiben den 22. Oktober 2020. Die Herbstferien sind jetzt fast vorbei und es geht demnächst bald wieder zurück an die Schule oder auch nicht. Ja, mal schauen, wie sich da so die Fallzahlen entwickeln und wie es so weitergeht. Im Moment sieht es eher alles andere als erfreulich aus. Die Fallzahlen gehen wieder stark nach oben, insbesondere hier im Ruhrgebiet, also für Bochum, Dortmund, Herne, Essen gilt, ja, dass die Zahlen über 50 sind, schon an der 100 kratzen oder auch in Herne schon die 100 überschritten haben. Ja, was meint das? Also die 100 Infizierte pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen. 7-Tage-Inzidenz wird das Ganze, glaube ich, genannt und ist auch schon ein interessantes mathematisches Phänomen, was es vielleicht im Unterricht mal dann da auch zu besprechen gilt. Ja, also in Bochum gilt jetzt auch in der Innenstadt in einigen Straßen die Maskenpflicht und demnächst auch dann in den Schulen an den Plätzen. Das war ja vorher noch so eine quasi freiwillige Geschichte. Das wird jetzt wohl dann nicht mehr so sein und deshalb muss man im gesamten Gebäude und auch auf seinem Platz während des Unterrichts eine Maske tragen. Ja, das ist sinnvoll, das sollte man so machen und wir haben es vorher auch schon die ganze Zeit gemacht. Deswegen ist es ein bisschen fraglich, warum das jetzt erst verpflichtend kommt. Aber nun gut, so ist es dann halt und ich bin mal gespannt, wie es dann jetzt auch so weitergeht. Ja, wie wir alle das wohl sind. Ja, was ist sonst noch so passiert? Wir hatten vor den Ferien noch eine Lehrerkonferenz. Diese Konferenz wird immer einmal im Halbjahr abgehalten, wo die Schule alles Mögliche, was den Schulalltag so betrifft, einmal bespricht, beziehungsweise verschiedene Gremien ihre Arbeit vorstellen. Normalerweise ist das so, dass wir da in einem großen Raum zusammenkommen und zunächst der Schulleiter es sich nicht nimmt, einmal zur Lage der Schule, nicht Lage der Nation, ja, etwas sagt. Und das ist insbesondere am Anfang des Schuljahres interessant, wie viele neue Schüler wir haben, welche neuen Kollegen wir haben, welche Kollegen nicht mehr da sind, weder in der Schule oder ja, welche Kollegen auch leider verstorben sind. Auch das ist immer eine traurige Nachricht, die auf einer solchen Konferenz dann verkündet wird. Weitere Inhalte betreffen dann, wenn wir einen Förderverein haben, zum Beispiel, was der so gemacht hat, ob es irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen gibt, beziehungsweise jetzt zu Corona-Zeiten, welche Änderungen es da so gibt. Nur stellt sich da dieses Organ als viel zu träge heraus, wenn man das nur einmal im Halbjahr macht, kann man natürlich gar nicht auf all die Änderungen eingehen, die sich so insgesamt ja schon in der Kürze der Zeit ergeben haben. Insofern, an dieser Stelle ist das jetzt nicht so weiter relevant. Was aber interessant war in diesem Falle bei der Konferenz, die wir durchgeführt haben, ist die Art und Weise, also der Modus, in dem wir die gefahren haben. Normalerweise kommen wir dann in einem großen Raum zusammen. Das ist so eine Cafeteria haben wir im Erdgeschoss. Da kann man dann ausreichend Plätze schaffen. Ist in diesem Jahr etwas anders gestaltet worden. Da wir ja so ein bisschen die Abstandsregeln auch einhalten wollten, haben wir das Kollegium verteilt auf 2 Räume, einen sehr großen im oberen Bereich und einen sehr großen im unteren Bereich. Und dort haben wir dann mit Abstand Stühle aufgestellt und dann eine Videokonferenz. In diesem Falle war es wieder Teams, was dafür hergehalten hat, zwischen diesen beiden Räumen gestaltet. Das ist gar nicht so einfach, insbesondere wenn man mal sich so ein bisschen mit Audio auskennt, weiß man, Audio ist immer kompliziert. Also die Videokonferenz und das Übertragen der Folien, das ging noch recht zügig. Danach war aber die Frage, wie das mit dem Audio gehandelt wird. Und so war es dann wie folgt. Wir hatten also in dem Erdgeschoss eine Audioanlage, die mit einem Mikrofon ausgestattet ist und dann über die lokalen Lautsprecher vor Ort die Stimme transferiert hat. Und gleichzeitig wurde noch ein Mikrofon am Laptop genutzt, um auch das Audio von dort in den anderen Raum zu übertragen. Gleichzeitig wurde der Audioausgang des Laptops ebenfalls in diese Audioanlage eingesprochen. Wir brauchten das Mikro, das zusätzliche, weil das eben normalerweise nicht über den Audioausgang das Signal wieder weitergibt. Ich hoffe, das kann man noch so ein bisschen jetzt nachvollziehen. Und man natürlich dann, wenn es Wortbeiträge aus dem anderen Raum gibt, diese gerne dann auch in dem Hauptraum hätte. hätte. Daher dann auch das Audiosignal, was aus dem Hauptraum kam, wurde dann über den Kopfhörerausgang da weitergeleitet. Da musste man unter Windows das eine oder andere nochmal so ein bisschen zurecht konfigurieren, dass das dann auch alles in der Teams-Besprechung landet. Und so konnten wir dann also sowohl aus dem einen Raum, also ich sag mal so aus Studio 2, dann Wortmeldungen entgegennehmen, wie auch dann das Hauptsignal aus dem Studio 1, also dem Hauptraum, ausgeben. Ja, alles irgendwie doch ein bisschen komplizierter, hat dann am Ende doch ganz gut geklappt. Und wenn jemand dann einen Redebeitrag hatte, musste der entweder nochmal vom Redner wiederholt werden für den anderen Raum, je nachdem aus welchem Raum das auch jeweils eben kam. Oder der Redner ist einfach nach vorne gekommen zum entsprechenden Laptop und hat dann dort direkt reingesprochen. Also so eine etwas andere Art der Videokonferenz, die jetzt da stattgefunden hat. Das Ganze dauerte 90 Minuten. Noch eine Änderung in diesem Falle. Normalerweise ist es so, dass nach der Konferenz eine sogenannte Nachkonferenz stattfindet. Diese Nachkonferenz hat den Zweck, dass da nochmal ehemalige kommen, auch andere Reinigungskräfte, Kräfte aus dem Sekretariat, alle nochmal eingeladen sind, zusammenzukommen. Und ja, dann gibt es normalerweise noch eine größere Feier, da wird dann auch Essen und Getränke gibt es da. Also da wird nochmal so ein bisschen dann, sag ich mal, gefeiert. Das Ganze findet auch normalerweise abends statt, also freitags um 17 Uhr oder so geht das normalerweise los. War in diesem Jahr auch etwas früher und auch diese Nachkonferenz ist natürlich ausgefallen. Also die, sage ich jetzt mal, Feier nach der eigentlichen Konferenz, das gemütliche Beisammensein, hat nicht stattgefunden. Ja, was ein bisschen schade ist und diesmal ja auch der ganzen Corona-Lage geschuldet ist. Eine weitere Information, die mich erreicht hat aus dem Bereich Bochum, ist die frohe Botschaft, dass jetzt wir alle als Lehrer wohl mit iPads ausgestattet werden. Das soll sogar recht zügig passieren, also nicht explizit iPads, keine Tablet-PCs oder Tablets, sondern die entsprechenden Apple-Produkte. Hat wohl auch was damit zu tun, dass man die wohl recht gut provisionieren, / einrichten kann. Also die nimmt man aus der Box, schaltet die ein und dann kann man das so konfigurieren, dass sie sich selber einrichten. Und wenn man dann natürlich mehrere tausend Geräte bekommt, will man das jetzt nicht manuell machen. Was auch immer man sich unter Einrichten da so vorzustellen hat. Ja, das wird dann mit einer speziellen Software erledigt und man kann das Ganze dann so bis Dezember, glaube ich, erwarten. Bis dahin sollen diese Geräte dann angeschafft worden sein und ich bin mal gespannt, inwieweit das dann auch klappt oder eben auch nicht. Bisher habe ich jetzt hier noch nichts gehört. Ich vermute aber auch, dass das recht plötzlich passiert. Eine Bestellung in der Größenordnung braucht natürlich auch so seine Zeit und ein paar Wochen. Und ich bin dann gespannt und berichte dann, wenn ich ein solches Gerät in meinen Händen halte. Ich weiß im Moment auch noch so gar nicht, was ich damit machen soll. Ich bin auch wahrscheinlich nicht so die Zielgruppe, denn letztendlich habe ich sowieso immer meinen Laptop dabei und der erfüllt dann auch so seinen Zweck. Und von da aus kann ich also auch alles erledigen, was ich eigentlich erledigen möchte. Und irgendwie brauche ich auch eine echte Tastatur. Und ja, das wäre wahrscheinlich für mich an dieser Stelle nichts. Ja, mal gucken, ob die dann irgendwann kommen. Nächster Punkt ist eine Veranstaltung bzw. ein Veranstaltungshinweis, auf den ich mal eingehen möchte. Und zwar findet die Location Not Included in diesem Jahr erstmalig statt, kann man sagen. Das ist normalerweise eine Veranstaltung des Labors in Bochum, die jedes Jahr so um diese Zeit stattfindet und eigentlich Labortage heißt. Ja, da die Labortage aber nicht als Labortage stattfinden, ist die Location Not Included ins Leben gerufen worden. Und ja, hinter dieser Veranstaltung verbirgt sich, wie so viele Veranstaltungen in dieser Zeit, eine Remote-Veranstaltung, an der man also aus der Ferne teilnehmen kann. Das Ganze findet an einem Samstag statt, dem 14. November 2020. Den Link schicke ich auch nochmal in die Beschreibung rein, beziehungsweise in die Shownotes und dort könnt ihr dann nochmal genauer nachgucken. Ja, da es keine Anfahrt gibt, könnt ihr also direkt teilnehmen. Man kann über einen Ticketshop Tickets erwerben. Die sind kostenlos in diesem Jahr. Sonst hat das immer einen kleinen Obolus gekostet. Man kann aber auch eine kleine Spende dalassen. Das Labor ist ein kleiner Hack- und Makerspace. Auch ein Reparaturcafé befindet sich da und verschiedene andere untriebige Gruppen, die dort normalerweise oder in normalen Zeiten zusammenkommen und interessante Dinge machen. In diesem Jahr alles ein bisschen eingeschränkter, aber sicherlich eine unterstützenswerte Geschichte. Wenn ihr da also etwas unterstützen möchtet, lasst mal einen Taler da. Im Ticketshop könnt ihr euch ein Ticket klicken. Selbst wenn ihr nicht hingeht, könnt ihr eine kleine Spende dann da lassen. Ja, wie soll das Ganze stattfinden? Wie gesagt, aus der Ferne. Und wenn man sich so das Programm anschaut, wird es zwei Schienen geben, eine Vortragsschiene und eine Workshop-Schiene, die parallel stattfinden. Losgehen tut das Ganze um 11 Uhr, kann also schon ein bisschen ausschlafen und dann gibt es um 11:30 Uhr das Opening mit einer kleinen Vorstellung und Eröffnung der ganzen Veranstaltung. Und ja, dann geht es los mit, ich kann ja mal die einzelnen Punkte so ein bisschen durchgehen. Es gibt jetzt auch gar nicht so viele. Vielleicht ist das doch für den einen oder anderen interessant. Es gibt einen Vortrag über Ham Radio Advanced Black Magic. So wie ich das verstanden habe, ist das so etwas erweitertes Amateurfunk und was es da sonst noch so gibt. Vortrag. Parallel dazu gibt es eine kleine Einführungsveranstaltung Flip.Flut, Hacking Remote Flip.Display nennt sich das, das ich mit einem Kollegen veranstalte und wir haben dort ein Flip.Display, was wir im letzten Jahr schon mal gezeigt haben, versuchen wir irgendwie remote anzubinden, sodass man es auch von zu Hause aus ansteuern kann. Um 13 Uhr geht es mit einem Vortrag weiter, How to VPN your ISP CGN away. Klammer auf, WireGuard, Klammer zu, also etwas zu ja, VPNs, Virtual Private Networks. Viel mehr kann ich mir da im Moment leider auch noch nicht drunter vorstellen, muss ich mir also auch selbst einmal anschauen. Parallel dazu startet ein Workshop, Audioverstärker selber bauen. Dazu gab es im Ticketshop auch Bausätze, die man bestellen konnte. Die waren aber, soweit ich weiß, recht schnell ausverkauft. Wenn ihr also einen ergattern konntet, habt ihr Glück und könnt an diesem Workshop teilnehmen und zu Hause fröhlich die Bausätze zusammenlöten in der Gemeinschaft. Sicherlich auch eine schöne Geschichte, um mal so ein bisschen zusammenzukommen. Das Ganze dauert wohl auch eine ganze Weile. Dieser Workshop ist von 13 bis ja, 16 Uhr geplant und ja, ist für die interessant, die noch einen Bausatz bekommen haben. Parallel zu diesem Workshop nach dem VPN-Vortrag geht es dann weiter mit Cool Stuff with Ansible. Dabei handelt es sich um ein Tool, mit dem man Rechner konfigurieren und einrichten kann, soweit ich das verstehe. Und ja, der Vortrag beleuchtet dieses Tool ein wenig. Danach ist kleines Mittagsschläfchen angesagt. Um 15 Uhr ist da ja, ein Sleep-Slot, in dem man sich ein bisschen ausruhen kann, vielleicht auch mal eine Kleinigkeit essen kann. Und um 16 Uhr geht es dann weiter mit IPv6 für Einsteigerinnen. Wer dieses tolle neue Netzwerkprotokoll, was es glaube ich schon seit Ewigkeiten mittlerweile gibt, noch nicht kennt, IPv6 kann da mal reinblicken. So Einsteiger-Workshops oder Vorträge sind immer gut, denn irgendwie komme ich da auch andauernd durcheinander und weil man es dann doch im täglichen Einsatz nicht so häufig hat, lohnt sich immer mal wieder, da mal hineinzuschauen. Parallel dazu etwas ganz Untechnisches, da geht es nämlich um backfreies Backen. Ein kleiner Backworkshop. Haltet eure Zutaten bereit, Mehl, Zucker und was man sonst noch so braucht. Schaut vielleicht auch nochmal auf der Webseite rein, ob es noch zusätzliche Infos gibt, was man sonst noch so braucht. Dann könnt ihr selber einen Kuchen mitbacken, der dann auch am Ende vertilgt werden soll. Das ist ein Workshop, startet um 16 Uhr. Um 17 Uhr geht es weiter mit proprietären Dateiformaten. Für einen Schneidplotter, also welche Dateiformate kommen im Rahmen dieser Schneidplotter dort zum Einsatz und was kann man damit so machen und wie kann man die vielleicht ein wenig hacken. Parallel dazu ein Workshop, auch um 17 Uhr, zum Thema Wireshark. also ein kleines Tool, mit dem man so auf dem Netzwerk mithorchen kann, welche Pakete gerade durch den eigenen Rechner fliegen oder vielleicht auch auf einem externen Router vorbeischauen. Und ja, ein sehr mächtiges Tool, mit dem man eine ganze Menge untersuchen kann, insbesondere was Netzwerk angeht. Danach um 18 Uhr gibt es wieder eine kleine Mittagspause oder etwas zum Schlafen. Und um 19 Uhr geht es dann weiter. Über Harvey OS, Glenda and the Gava Rejoin heißt der Titel. Oh, ich kann leider gar nichts oder nur sehr wenig dazu sagen. Am besten schaut ihr es euch selber einmal an, was sich dahinter verbirgt. Harvey OS hört sich an wie das neue, tolle, hippe Betriebssystem. Ich weiß es aber ehrlich gesagt auch nicht. Insofern müsst ihr selbst reinschauen. Da aber auch parallel nichts anderes stattfindet, sind sicherlich dem Vortrag viele Zuschauer sicher. Dann ja, gibt es so einen kleinen Ausklang um 21 Uhr, Slides Roulette nennt sich das Ganze. Vielleicht so eine Mischung aus PowerPoint-Karaoke und Chat-Roulette. Lasst euch mal so ein bisschen überraschen. Sicherlich eine etwas unterhaltsamere Geschichte. Vielleicht kann man dann auch den Kuchen schon backen, wenn er fertig ist. Vielleicht ist er zu dem Zeitpunkt aber auch schon aufgegessen. Auf jeden Fall die letzte Veranstaltung, der Location not included. Und ja, um 11:45 wird das Ganze dann beendet. Wer also an dem Tag am 14.11. noch nichts vorhat, sollte sich das mal festhalten unter www.das-labor.org oder wenn man mal nach das Labor und Bochum googelt, wird man das auch finden oder natürlich in einer anderen Suchmaschine sucht, wird man das auch finden. Ja, schaut es euch mal an, wenn es euch interessiert und sind sicherlich interessante Sachen oder auch ja, Dinge dabei. Ich werde, wie gesagt, auch mit einer Geschichte anwesend sein. Oh, mit zweien sogar, fällt mir gerade ein. Das ist noch gar nicht im Fahrplan vermerkt, aber gleichzeitig wird es noch eine andere Möglichkeit geben, an solchen Konferenzen teilzunehmen. Das Ganze nennt sich Work Adventure. Einen Link kann ich auch schon mal hier in die Shownotes reinpacken. Da gibt es dann eine Möglichkeit, das Labor, was ja eigentlich ein Hackspace ist, auf eine virtuelle Art und Weise zu erkunden. Wer sich so noch an die Rollenspiele aus der Super Nintendo-Zeit oder der 8-Bit-Ära erinnert, der erinnert sich vielleicht an diese kleinen Mannequins, die so über eine Fläche wuseln und genau das macht auch dieses Work-Adventure. Man kann dort also mit so einem Männchen herumlaufen und das Labor erkunden und wenn sich zwei Männchen nähern und geht so ein kleiner Kreis auf und dann können die auch gemeinsam sprechen und sich auch sehen, eben über ja, eine Webcam. Einfach mal ausprobieren, einfach mal reinschauen und mal gucken, wie das noch so parallel zum Vortrags- und Workshop-Programm vielleicht irgendwie genutzt werden kann, wenn man gerade Zeit hat und so ein bisschen herumschauen möchte, schaut dort einmal vorbei. Auch Pull-Requests werden gerne noch entgegengenommen für die weitere Gestaltung der Räumlichkeiten. Okay. Das war es erstmal für mich an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Wünsche euch ein schönes Wochenende oder wenn ihr das am Montag hört oder am Anfang der Woche, wünsche ich ein schönes Wochenende gehabt zu haben. Wie immer, achtet schön auf die Abstandsregeln, wascht euch die Hände, bleibt gesund und symptomfrei. Und ich sage dann mal, bis dann und tschüss.